Alhamdulillah, Rabbil Alamin, alles hochgebet Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Allah hat ihn als den letzten Propheten, als Wegweiser und als Verkünder froher Botschaften und als Warner zu den Menschen gesandt mit der Erlaubnis Allahs, um sie aus den Finsternissen der Dunkelheit zum Lichte des Islams zu führen. Er war nicht nur der letzte der Gesandten, sondern er war derjenige, der Allah Azza wa Jal von allen Geschöpfen am liebsten ist. Meine lieben Geschwister, die Liebe Allah Azza wa Jal gegenüber führt beim gläubigen Menschen automatisch zur Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Denn dies ist ein Zeichen der Liebe zu Allah Azza wa Jal. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem Hadith sinngemäß, dass zu den deutlichsten Merkmalen eines gläubigen Muslims gehört oder zu den deutlichsten Merkmalen des Iman gehört es, dass man für Allah liebt und für Allah verabscheut. Das bedeutet, dass man das liebt, was Allah liebt und dass man das verabscheut, was Allah Azza wa Jal verabscheut. Und wenn man liebt, dann liebt man, egal worum es geht, ob es um die beste aller Taten überhaupt geht, um den Tawhid, oder ob es um die Ortschaften geht, wie die Moscheen Allahs, oder ob es um die rechtschaffenen Taten geht, wie die Salah und die Zakah und die Hajj und alles andere. Oder wenn man verabscheut, was Allah verabscheut, und die übelste und gefährlichste aller Sünden für den Menschen in diesem Leben, als auch besonders im nächsten Leben, ist der Schirk in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass der Mensch diese Sachen verabscheut, gehört zum Glauben des Menschen, zu den Merkmalen des Glaubens des Menschen, genauso wie er die anderen Sünden verabscheut, die Allah azza wa jalla verboten hat, wie Al-Zina und Al-Riba und Al-Khamr und was auch immer Allah subhanahu wa ta'ala verabscheut hat. An diesem Hadith, an diesen Aussprüchen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam kann der Gläubige seinen Iman messen und er erkennt, wie stark sein Glaube ist an Allah Azza wa Jal oder eben wie schwach er ist. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, unsere Liebe zu ihm, ergibt sich aus der Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah liebt ihn und deswegen lieben wir ihn ebenfalls. Aber auch gibt es handfeste Beweise bzw. deutliche Gründe und Beweggründe für diese Liebe, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam war mit den Gläubigen barmherziger als die eigenen Väter und Mütter mit ihren eigenen Kindern. Er war sallallahu alaihi wasallam besorgt, wenn etwas die Gläubigen bedrückte. Und deswegen bleibt einem Gläubigen nichts anderes übrig, als dass er seinen Herrn lebt und dementsprechend auch seinen Propheten liebt. Er war der Khalilullah, der innigste Freund Allahs, derjenige von allen Geschöpfen, den Allah Azza wa Jal am meisten liebt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bei ihm haben sich so viele gute Eigenschaften und Taten versammelt, wie bei keinem anderen Menschen sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet alaihi salatu wasallam war den Freunden, sah seinen Gefährten so lieb, dass sie ihm nicht nur ihr Vermögen sondern auch ihre Seelen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in dem Sinne überlassen haben, dass sie bereit waren, sich zu opfern für den Propheten sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sodass manche von ihnen sich wie ein Schutzschild vor ihm gestellt haben, damit von ihm kein Herrchen gekrümmt wird, sallallahu alaihi wasallam. Und die Geschichten aus der Sira sind, denke ich, bekannt. Und genauso wie sie zu ihm gegangen sind, alaihi salatu wasallam, und haben zu ihm gesagt, O Gesandter Allahs, das ist mein Garten, das ist mein Vermögen, mach damit, was du möchtest, verteile es, wie du es am sinnvollsten empfindest, sallallahu alaihi wasallam, sodass sie sogar zu ihm gesagt haben, O Gesandter Allahs, selbst wenn du das Meer durchqueren würdest, würden wir dir dabei folgen. Meine lieben Geschwister, die Freunde des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, haben sich nach ihm gesehnt. Sowohl nach dem Tod selbstverständlich, aber auch zu seinen Lebzeiten, alayhi salatu wassalam. So sagte Anas radiallahu ta'ala anhu, es gibt auf der gesamten Welt niemanden, der uns lieber war als er, sallallahu alayhi wasallam. Und Ali ibn Abi Talib, ihm wird zugeschrieben, gesagt zu haben, er war bei Allah derjenige, der uns von allen am liebsten war. Wir mochten ihn mehr als unser Vermögen, als unsere Kinder, als unsere Väter, als unsere Eltern und auch als das kühle Wasser, wenn man durstig ist. Und Amr ibn al-As, liebe Geschwister, möge Allah mit ihm zufrieden sein, hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam so geliebt, dass er aus Respekt vor ihm ihn nicht ins Gesicht schauen konnte. Er sagte, möge Allah mit ihm zufrieden sein, ich war nicht imstande, meine beiden Augen zu richten und auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu starren, weil ich ihn so sehr verherrlicht habe. Und wenn man von mir verlangen würde, ihn zu beschreiben, wäre ich dazu nicht imstande, denn ich habe ihn nie richtig ins Gesicht anschauen können. Und dann sagte Amr ibn As, radiallahu ta'ala anhu, er sagte, und das ist nach der Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, er sagte, wenn ich in diesem Zustand, in dem ich damals war, sterben würde, dann hätte ich die Hoffnung auf das Paradies. Dann hätte ich die Hoffnung auf das Paradies. Aber danach sind Dinge geschehen, sodass ich nicht weiß, in welchem Zustand ich mich heute befinde. Das sagte Imam, das sagte Amr ibn As. Und der Hadith ist in Sahih Muslim überliefert worden. Meine lieben Geschwister, diese Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ist ein Hinweis auf die Vollkommenheit des Iman. Denn der Prophet selbst sagte, ich schwöre bei demjenigen, dessen Hand meine Seele ist, niemand von euch ist wirklich gläubig, bis ich ihm lieber bin als er selbst, als sein eigener Vater und sein eigenes Kind und die gesamte Menschheit. Sogar als man selbst, muss der Prophet sagen, einem lieber sein, wenn man den vollkommenen Iman im Herzen haben möchte. Umar radiallahu ta'ala anhu hat sich über den Islam, die Islamannahme von dem Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, al-Abbas, so sehr gefreut, dass er gesagt hat, ich freue mich über deine Islamannahme, Abbas, mehr als wenn mein eigener Vater al-Khattab den Islam annehmen würde. Eine unglaubliche Angelegenheit, liebe Geschwister. Sogar Umar radiallahu anhu nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam hatte einmal Geld verteilt an Usama ibn Zaid. Und Usama ibn Zaid, du wisst, Zaid, sein Vater also, war derjenige, den der Prophet am Anfang des Islam, bevor die Adoption verboten worden ist, zum Sohn genommen hat, also adoptiert hat. Und der und Umar radiallahu anhu hat dem Sohn von Zaid einmal 3.500 Dirham ausgeschüttet aus der Kasse und seinem Sohn Abdullah, seinem eigenen Sohn, der Abdullah ibn Umar, dem hat er nur 3.000 gegeben. Als sein Sohn ihn gefragt hat, sagte, warum machst du das? Es gibt keine Begebenheit, an der Osama dabei war, wo ich nicht selbst auch dabei gewesen bin. Da sagte der Prophet, sagte Umar radiallahu ta'ala anhu, ganz einfach, weil sein Vater dem Propheten sallallahu alaihi wasallam lieber war als dein Vater, das heißt Umar. Und weil Osama, das heißt sein Sohn, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam lieber war als du, das heißt Abdullah. Und da sagte er, deswegen habe ich die Liebe zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam bevorzugt. Sogar seine Feinde zur Zeit des Friedensschlusses von Hudaybiyah, als man verhandelt hat, damals war Urwa ibn Mas'ud noch kein Muslim, er sagte selbst, ich schwöre bei Allah, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat nicht ein einziges Mal seine Nase gereinigt, ohne dass dieser Nasenschleim in die Hand eines seiner Gefährten gefallen wäre. Wonach er sein Gesicht und seine Haut damit eingerieben hat und immer wenn er etwas angeordnet hat, waren sie darauf bedacht, diese Anordnungen sofort auszuführen. Und wenn er den Wudu vollzogen hat, haben sie sich beinahe bekämpft, um dieses übrig gebliebene Wasser zu bekommen. Und wenn er gesprochen hat, haben sie ihre Stimmen gesenkt und sie haben ihm niemals ins Gesicht gestarrt. Das ist in Sahih al-Bukhari überliefert worden. Ein Mann sagte sogar zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, und man sagt, es war Thauban, er sagt, o Gesandte Allahs, bei Allah, du bist mir lieber als mir selbst. Und ich mag dich mehr als meine eigene Familie und mein eigenes Kind. Und manchmal geschieht es, dass ich zu Hause bin. Dann denke ich an dich, aber ich halte es nicht aus, bis ich zu dir komme. Ich komme dann zu dir, um dich nur einmal anzuschauen. Und dann, wenn ich an meinen Tod denke und an deinen Tod denke, dann weiß ich, dass du ins Paradies eingehen wirst und dort auf die Stufe der Propheten erhöht werden wirst. Aber wenn ich ins Paradies eingehen werde, dann habe ich die Befürchtung, dass ich dich nie wieder sehen werde. Darauf hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm keine Antwort gegeben, weil er darauf keine Antwort hatte. Daraufhin kam Jibril alaihi salatu wasalam und sagte ihm die folgende Aya aus dem Koran al-Karim vor: Und wer Allah und dem Gesandten gehorcht, das sind jene, die zusammen sein werden mit den Propheten und mit den wahrhaftigen Menschen und mit den Märtyrern und mit den rechtschaffenen Menschen. Und als manche der Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben sich so sehr nach ihm gesehnt, dass sie sogar die Namen erwähnt haben, wie Ibn Ma'dan, Khalid ibn Ma'dan, dass er, bevor er schlafen gegangen ist, mittags, hat er immer vor sich hingeredet und sich gesehnt nach den Muhajirin und nach den Ansar und nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat sich gewünscht, dass Allah azza wa jal ihn zu sich nimmt, zu ihnen zusammen versammelt. Und als der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam zu einem Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbab, das heißt, du wirst zusammen sein mit denjenigen, die du liebst, da sagte Anas radiallahu anhu, es gibt nichts, worüber wir uns mehr gefreut haben, als über diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Wieso auch nicht? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam war der Grund dafür, dass Allah azza wa jal keine Strafe vom Himmel herabgesandt hat auf die Quraysh und auf die Feinde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Damals, Allah sagte im Koran in 33 Surah 8, und Allah wird sie nicht bestrafen, solange du dich unter ihnen befindest. Das haben wir erwähnt, liebe Geschwister, damit wir einen Maßstab haben für unsere Herzen, für unseren Glauben, damit wir sehen, wie sehr wir uns vom Propheten sallallahu alaihi wasallam entfernt haben oder wie nahe wir ihm stehen sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oder sind wir so wie Abida al-Salmani, einer der großen Tabi'in, der gesagt hat, wenn ich nur ein Herrchen hätte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wäre mir das lieber als alles Gold und Silber, sowohl auf der Erdoberfläche als auch im Erdinneren drin. Meine lieben Geschwister, von diesen Dingen ist authentisch nichts mehr offensichtlich übrig geblieben vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber er hat uns eben etwas noch Besseres hinterlassen. Er hat uns den edlen Koran al-Karim hinterlassen. Und er hat uns die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam hinterlassen. Und er hat uns die Möglichkeit hinterlassen, daran zu glauben und dementsprechend zu handeln. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam sinngemäß, ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand die Seele von Muhammad ist, es wird ein Tag kommen, an dem ihr euch wünschen werdet, alles zu opfern, euer Vermögen, euch selbst, alles zu opfern, nur damit ihr mich ein einziges Mal sehen dürft. Und danach werdet ihr mich nicht mehr sehen dürfen. Das sagte er sinngemäß, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sahih Muslim. Gemeint ist, dass einem alles nicht so viel wert ist, wie den Propheten sallallahu alaihi wasallam ein einziges Mal sehen zu dürfen. Und danach nie wieder, einen Augenblick und das war's. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam auf die höchsten Stufen erhöhen. Dieser Prophet, liebe Geschwister, egal wie die Feinde damals und früher und heute und in der Zukunft über ihn sprechen werden, es wird trotzdem dabei bleiben, dass am Tag der Auferstehung wird die gesamte Menschheit, die Gläubigen als auch die Nichtgläubigen, die gesamten Dschinn als auch die gesamten Menschen, sie alle werden den Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Sache bitten, sie werden ihn bitten, lege bitte Fürsprache ein bei unserem Herrn. Lege bitte Fürsprache ein bei unserem Herrn und daraufhin wird ihn Allah subhanahu wa ta'ala auf eine Stufe erhöhen, auf die niemand anderes erhöht wird nach ihm sallallahu alaihi wa sallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und von euch annehmen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.